Us desitjo des de Ràdio Contrabanda, Nimensland, una ràdio lliure, un feliç i venturós, molt bon any 2025. Barcelona, Fun City Blues. Die Stadt liegt an diesem Morgen unter einer grauen Wolkenschicht. Ich packe meinen Radiorucksack mit den Zeitungen und CDs. Es klingelt an der Tür, meine Nachbarin. Sie heißt Laura, eine 70-jährige Rentnerin. Ob ich ihr helfen könnte? Klar. Sie will zwei Palästina-Flaggen an ihre Balkone hängen. Wir machen die Dinger fest. Sie erzählt mir, wie sehr sie sich vom Gaza-Krieg und den Plänen zur ethnischen Säuberung betroffen fühlt. Empörung sei noch wenig, was sie empfindet. Ich sage ihr, dass es mir ähnlich geht. Im Radio höre ich die letzte Meldung über das Thema Casa Orsola, jenes von einem Spekulationsfonds gekaufte Haus im Eixample, das die Bewohner rauswirft, um Tourismuswohnungen draus zu machen. Nach den massiven Protesten der letzten Wochen hat das Rathaus nun das Gebäude für 9 Millionen Euro gekauft. Bürgermeister Schaumer Colboni erklärte, dass keine Mieter auf die Straße gesetzt werden. Ein schlauer Schachzug angesichts der riesigen Empörungswelle, die immer weitere Kreise zu erfassen drohte, besonders aus dem kulturellen Establishment der Stadt. Barcelona, Fun City Blues, ruhiger Wintertag. Beschließe, einen Spaziergang zum Radio zu machen. Nehme den Weg durch den Park. Dort stehen Touristen mit Vogelfutter auf den Händen, um Tauben, Spatzen und Kakadus anzulocken. Ihre Begleiter machen dann Fotos mit dem Zoomuseum oder dem malerischen Hivernacle, dem Glashaus im Hintergrund. Gehe die Calle Princesa hoch, überquere die Via Laietana in Richtung Plaza San Jaume. Am Kiosk ist das Zeitungsangebot auf ganze 7-8 Tageszeitungen geschrumpft, während den Passanten aufdringlich die grellbunten Souvenirs entgegenquillen. Kühlschrankmagneten natürlich, Schals, Plastikpüppchen, Sonnenbrillen, Postkarten, alles billig, alles made in China. Kehre kurz in die Haiti-Bar ein, schneller Cortado-Kaffee, Sportzeitungen auf dem Tresen. Sport, AS, Mundo Deportivo. Das Neueste aus der absurden Investoren-Fußballwelt. Der spanische Nationale Fußballverband hat einen wegen Korruption vorbestraften Herrn aus dem Vorstand zum Präsidenten ernannt. Seinem Vorgänger wird gerade der Prozess wegen sexueller Aggression gemacht. Die Rede ist von Herrn Rubiales und seine Kussaktion gegen die Nationalspielerin Jenny Hermoso. Was für eine verkommene Bande. Barcelona, Fun City Blues. Gehe die Calle Ferran in Richtung Rambla runter. Die einzige Buchhandlung weit und breit hat hier vor 3 Wochen ihre Tore dicht gemacht. Miete wurde erhöht, nicht mehr bezahlbar. Jetzt wird dort wohl ein Nagelstudio, Nails Paradise oder ein Schnellfraßschuppen für die Touristenmassen draus. Die Rambla ist noch im Umbau. Massen drängen sich hier durch die improvisierten Durchgänge aus Bauzäunen aus Draht. Hier gibt es noch einen Zeitungskiosk wie in alten Zeiten. Presse aus aller Welt. Die Welt aus Deutschland meldet, Merz durchbricht die Brandmauer gegen rechts. Und dann lese ich, Trump will Hotelkomplex im Gazastreifen bauen. Mir fällt das Brecht-Gedicht über die Reichen ein. Da heißt es, reiche den Reichtum den Reichen, Hosianna. Die Tugend des Gleichen, Hosianna. Gib dem, der hat, Hosianna. Gib ihm den Staat und die Stadt, Hosianna. Gib du dem Sieger ein Zeichen, Hosianna. Hosianna Rockefeller, Hosianna Henry Ford. Hosianna Kohle, Stahl und Öl. Hosianna Gottes Wort. Hosianna, Glaube und Profit, Hosianna, Recht und Mord. Niva Bertolt Brecht, aktueller. Willkommen im Niemandsland. Dieser unbestimmten Zone zwischen den Fronten, wo es weder oben noch unten, weder rechts noch links gibt. Wo die Welt erscheint, wie sie ist, als Tragödie und als Komödie, als Lüge und Wahrheit, als wissenschaftlicher Tatbestand und dumpfer Aberglauben, als tödlicher Ernst und herrlicher Witz. Niemandsland, Kontrabanda, 91.4 FM. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt sie wie immer Detlef Jeskerz. Nicht vergessen, am Donnerstag, dem 13. Februar, ist Internationaler Tag des Radios. Ja, wunderbar. Maiden Voyage. Herbie Hancock am Piano, begleitet von George Coleman am Tenorsaxophon und Freddie Hubbard an der Trompete, Ron Carter am Bass und Tony Williams an den Drums. Die Aufnahme stammt aus dem Jahr 1965, Van Gelder Studio, Englewood Cliffs, New Jersey. Maiden Voyage, Herbie Hancock. Ja, Dortmund, scheiße, ne? Ja, die sind nicht mehr so gut. Die Pommes frites mit Mayonnaise und Ketchup? Ich mit Ketchup. Ja, mit Mayonnaise, klar. Ordentlich drauf. Und kein Ketchup. Jawohl, der Herr. Ja, und Niemandsland? Ja, toll, wie immer. Super, klasse Radiosendung. Echt, so politisch auch und alles. Richtig gut, richtig toll. Tolle Musik, Schlager, schmissige Rhythmen. So, hier sind Ihre Fritten. Ich höre gerade, was ist das, eine Radiosendung? Ja, ja, die sind in Barcelona. Ach, und kann man die hören? Ja, ich sag mal kurz, www.niemandsland.kontrabanda.org, ne? Ah ja, danke schön. Ja, gerne. Hier, haben Sie eine extra Portion Fritten, ne? Das ist aber ja, schön, ich hätte aber auch gerne eine extra Portion, ne? Ja, Sie haben doch nichts gemacht, Mann. Ach, Mann, gehen Sie weg. Machen Sie erstmal eine tolle Radiosendung, dann kriegen Sie auch gratis. Ach, das ist doch Punkt. Scheiße, hey. Ja, aber nur mal ruhig Blut, Leute, ne? Hier. Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Moderne die Zeiten, solange ich denk, nur besser werden sie nicht. Es ist so, als würde man Quecksilber schaufeln, bis man merkt, dass darunter nichts ist. Ich hab im Krieg die Seiten gewechselt und kein Mensch hat mich vermisst. sag nur, wie es ist. Jetzt kriechen die Katzen noch nass aus dem Sack und ringsrum steht alles in Flammen. Nichts als Ruinen und Splitter und Scherben und nichts passt mehr sinnvoll zusammen. Ich hab im Krieg die Seiten gewechselt und kam doch nie irgendwo an. Wenn dies hier ein Ausdruck von Traurigkeit sein soll, dann will ich nicht wissen, was noch. Was wird erst geschehen, wenn die Kugel ihr Ziel trifft und alles geht weiter? Ich hab im Krieg die Seiten gewechselt und nichts wurde dadurch gewonnen. Wahrscheinlich kommt gleich einer rein und führt vor, wie er selbst seinen eigenen Arsch küsst. Ich hab im Krieg die Seiten gewechselt, nur um zu sehen, wie das ist. Und du willst mir erzählen, wie scharf dein Verstand ist und wie wild deine Leidenschaft brennt. Dass dein Geheimnis so tief wie das Meer ist, so tief, dass es sonst niemand kennt. Ich hab im Krieg die Seiten gewechselt und jetzt weiß ich, die Zeit war verschenkt. Ich hab im Krieg die Seiten gewechselt und jetzt weiß ich, die Zeit war verschenkt. Vor 80 Jahren, am 27. Januar 1945, befreite die Rote Armee das Lager Auschwitz. Das ist Hebräisch aus dem Talmud. Es heißt, wer nur ein einziges Leben rettet, rettet die ganze Welt. Ja. Es muss alles wieder aufgerichtet werden. An die Arbeit! Laufen Sie jetzt sofort wieder in die Arbeit! Sagt das Fundament wäre schlecht. Sie müssen alles wieder abreißen. Ich hab euch gesagt, das sind bloß scheiß Baracken, nicht das Hotel Europa. Verfluchte jüdische Ingenieurssau. Du verfluchte Judensau! Herr Kommandant, dieses gesamte Fundament muss abgetragen werden und nochmal neu gegossen. Wenn nicht, wird zumindest eine Absenkung eintreten. Und zwar am Südende der Baracken. Eine Absenkung und dann wird alles zusammenfallen. Du bist ein Ingenieur? Ja. Mein Name ist Diana Reiter. Ich habe meinen Abschluss als Bauingenieur an der Universität Mailand gemacht. Ein gebildeter Jude. Karl Marx höchstpersönlich. Und der Scharführer? Jawohl. Erschießen Sie sie. Herr Kommandant, ich bemühe mich doch nur, meine Arbeit gut zu machen. Ja, ich mich auch. Und der Sturmführer, sie hat hier die Bauleitung. Wir sind nicht hier, um mit diesen Leuten herumzustreiten. Zum Feld? Komm. Halt! Erschießen Sie sie hier, unter meiner Aufsicht. Dazu gehört mehr als das. Ganz bestimmt sogar. Lassen Sie alles abreißen, neu aufschütten und wieder aufbauen, wie sie es gesagt hat. Wir hätten noch mehr zu besichtigen, aber wir haben nur noch eine Stunde Tageslicht. Am vergangenen Dienstag, dem 28. Januar 2025, jährte sich die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz zum 80. Mal. Die Rote Armee befreite das Lager 1945. Es war eines der größten faschistischen Verbrechen der Menschheitsgeschichte. Realer Ort, realer Verbrechen. Susanne Willems hat ein Buch geschrieben über Auschwitz als Ort der Vernichtung und industrieller Sklavenarbeit. Das Buch heißt Auschwitz, Terror, Sklavenarbeit, Völkermord. Erschienen in der Edition Ost, Berlin 2025. Es hat 285 Seiten und kostet 22 Euro. Susanne Willems ist die Autorin. Auschwitz steht heute als Begriff nicht allein für den Völkermord, den die deutschen Faschisten an den Juden verübten, sondern ist als Zivilisationsbruch, als das ganz andere markiert. Diese Sicht ist zumeist durchaus ehrenwert motiviert, durch das wohlbegründete Entsetzen nicht nur über das Ausmaß der Verbrechen, sondern zudem über die rationale Planung des rational schwer Erklärbaren und vor allem durch die Notwendigkeit, eine Wiederholung zu verhindern. Zugleich ergeben sich daraus offenkundig Probleme. Das Missbrauchspotenzial ist groß. Es zeigt sich in den Aufrufen des Westens, den je aktuellen Hitler zu bekämpfen, mag der nun in Belgrad, Bagdad oder Moskau sitzen, und in der aktuellen pro-israelischen Staatsräson. Begründet ist dies durch eine bis zur Unkenntlichkeit idealisierten Sicht auf die Zivilisation, die da gebrochen worden sein soll. Bewohner kolonialisierter Weltgegenden etwa dürften skeptischer auf solche Werte blicken. Eine der Stärken des Buchs, Auschwitz von Susanne Willems, besteht darin, dass sie alle diese Fragen nicht stellt. Sie tut so, als sei Auschwitz, realer Ort, realer Verbrechen, nicht längst zum Mythos geworden und konzentriert sich auf Fakten. Geschichtsphilosophische Deutungsversuche wird man in ihrem Buch nicht finden und auch die Funktion von Auschwitz im Ganzen der faschistischen Kriegspolitik deutet sie nur an. Stattdessen folgt Information auf Information über die Abstimmung zwischen Wirtschaft, SS und Rüstungsministerium, über verwirklichte und nicht verwirklichte Baupläne sowie über Kosten-Nutzen-Rechnungen. Man erfährt, wann welche Häftlingsgruppen nach Auschwitz deportiert wurden, welche Lebens- oder zumindest Sterbebedingungen sie jeweils hatten. Von zentraler Bedeutung ist dabei das mittlere Wort im Untertitel des Buchs: Sklavenarbeit. Anders als etwa Sobibor war Auschwitz nicht ausschließlich Vernichtungs-, sondern zugleich Arbeitslager. Wie viele Opfer nach Auschwitz deportiert wurden, welcher Anteil von ihnen bei der Ankunft der sofortigen Ermordung entging und als arbeitsfähig eingestuft wurde, richtete sich nach dem Bedarf der deutschen Firmen vor Ort, von denen die IG Farben nur die bekannteste war. Willems benennt die Täter aus der Wirtschaft und die Zahl der Arbeitssklaven, die die SS den Unternehmen bereitstellte. Klar wird, dass die Täter eine Überausbeutung betrieben. Nach wenigen Wochen oder höchstens Monaten waren ihre Opfer derart ausgelaugt, dass sie als arbeitsunfähig erachtet, getötet und durch neue Häftlinge ersetzt wurden. Willems verdeutlicht, dass eine Spaltung der Belegschaft nach rassistischen Kriterien nicht als vorübergehendes Übel der Kriegszeit, sondern als Zukunftsmodell für eine Expansion angesehen wurde. Hier offen, gesondert zu untersuchen, bleibt die Frage, bis zu welchem Punkt sich brutale Vernutzung für kapitalistische industrielle Produktion rechnet. Nützen stets neu anzulernende und bald halbtote überhaupt optimal den Profit? Kennt das Kapital eine Radikalisierung sogar über das aus Tätersicht Rationale hinaus? Die Sprache des Buchs ist der eines Protokolls ähnlich. Das wird dem entsetzlichen Geschehen am ehesten gerecht, denn Versuche, Empörung zu formulieren, wirken erfahrungsgemäß schnell hilflos. Die umgekehrte Gefahr ist natürlich, dass lange Zahlenreihen über Verschleppte und Ermordete abstumpfen lassen. Sie ist hier nicht ganz vermieden, auch wenn Willems immer wieder Einzelschicksale hervorhebt und das je besondere einzelner Lagerbereiche und Häftlingsgruppen anschaulich zu machen weiß. In mehreren Hinsichten geht sie über das Stereotyp von Auschwitz als Stätte des Mordes an Juden hinaus. Dabei bleibt unumstritten, dass Auschwitz ein Hauptort der Shoah war und die weitaus meisten Opfer Juden waren. Doch rückt Willems auch Sinti und Roma ins Blickfeld, ebenso sowjetische Kriegsgefangene und zumeist polnische Widerstandskämpfer. Besonders letztere waren wichtig für den antifaschistischen Kampf, den es sogar unter den schwierigen Bedingungen des Vernichtungslagers gab und der hier anschaulich wird. Hilfreich ist eine abschließende Zeittafel, die Daten zum Kriegsverlauf insgesamt, zur Kriegswirtschaft, zur Entwicklung des KZ Auschwitz und zur dortigen industriellen Sklavenarbeit zueinander in Bezug setzt. Dies verdeutlicht, dass das KZ Auschwitz eine Erscheinungsform des Kapitalismus war. Ich verlasse eine Buchbesprechung von Kai Köhler zu dem Buch von Susanne Willems, Auschwitz, Terror, Sklavenarbeit, Völkermord, Edition Ost, Berlin 2025. Es führt kein Weg so weit, so weit. Und brichst du Stück um Stück die Brücken hinter dir, er führt zu dir zurück. Und schlägst du alle Spiegel entzwei, es grinst aus jedem Tümpel dir dein Konterfei, und fliehst du deine Tage und wanderst in die Nacht. Der Knabe bringt die Fackel, die du selber angefacht. Es führt kein Weg so weit, so weit, und brichst du Stück um Stück die Brücken hinter dir, er führt zu dir. Die Brücken hinter dir, er führt zu dir zurück. One of you is a very lucky girl. There is an opening for a job away from all this backbreaking work at the Manuel Villa. Which of you has domestic experience? Yeah, on second thoughts, I don't really want someone else's maid. All those annoying habits I have to undo. I don't want to give you my call. What's your name? Helen Hirsch. What? Helen Hirsch. What? I can't hear. Helen Hirsch. Zum Thema Auschwitz erscheint in der Jungen Welt am 27. Januar ein Artikel von Inga Solti zum Thema Holocaust. 2 von 6 Millionen. Vor 80 Jahren wurde das Vernichtungslager Auschwitz von der Roten Armee befreit. Der Autor wirft einen Blick durch das Schicksal der Familie Ruschin. Ludwig Ruschin wird am 10. März 1898 in Znin geboren, einer Kleinstadt 30 Kilometer südwestlich von Bromberg. Er geht zunächst in die Lehre als Bank- und Getreidekaufmann. Im Ersten Weltkrieg kämpft er in der deutschen Armee. Noch 1937 wird er eine Gedenkfeier des Reichsbunds jüdischer Frontsoldaten besuchen. Nach dem Krieg heiratet Ruschin eine Vollwaise aus Hohensalza. Am 7. April 1921 kommt das erste gemeinsame Kind zur Welt, eine Tochter, Rose Ruth. Am 1. September 1924 wird Gunther geboren, das zweite und letzte Kind des Paars. Etwa zu dieser Zeit zieht die Familie in die benachbarte Kopernikusstraße in Berlin. Ruschin ist jetzt als Kantor und Lehrer gemeldet und im Berliner Adressbuch verzeichnet. Als die neue Synagoge in der Frankfurter Allee 56 auf der Höhe des heutigen Neubaus 36 eröffnet wird, sind 600 Mitglieder anwesend. Im Bundesarchiv findet sich ein Exemplar des 1912 erschienenen Liederbuchs. Sammlung hebräischer und deutscher Lieder für Kindergarten, Volks- und höhere Schulen, das aus Ruschins Besitz stammt. Wir machen einen Sprung, der Artikel ist sehr lang. Ich lese nicht den gesamten Artikel, nur ein paar Auszüge. Die Nazis nimmt Ludwig Ruschin am Anfang nicht ernst genug. Er habe geglaubt, erinnert sich sein Sohn, dass er als Kriegsveteran und assimilierter Leistungsträger nicht von den Verfolgungen betroffen zu sein und die sich nur gegen die Ostjuden richten würden. Und mit der Zeit stellt sich ein Gewöhnungseffekt ein. Im Großen und Ganzen scheinen die Zeichen, die sie vom Sommer 1935 bis zum Sommer 1937 umgeben, diese Ansicht zu unterstützen. Entsprechend erschütternd wirkte die Reichspogromnacht am 9. November 1938 für die Ruschins. Am Abend geht Ludwig mit seinem 14-jährigen Sohn in die Synagoge, sich ein Bild von den Verwüstungen zu machen. Sämtliches Mobiliar, erinnert sich Gunther, war zertrümmert. Aber die Tora-Rollen waren aus dem Schrein gerissen, aufgerollt. Die Verbrecher haben ihre Exkremente dort verstreut und damit diese heiligen Rollen kaputt gemacht. Und mein Vater hat an diesem Abend geweint. Im August 1939 erhält Rose Ruth, gerade volljährig geworden, eine Einreiseerlaubnis für England. Sie kann nach Cambridge gehen. Wegen des Todes der Mutter beschließt sie jedoch, ihren Vater und Bruder nicht allein zu lassen. So arbeitet sie als Kindergärtnerin im jüdischen Säuglings- und Kleinkinderheim in der Moltkestraße, heute Wilhelm-Wolf-Straße. Eine zu DDR-Zeiten 1968 angebrachte Gedenktafel erinnert an die Einrichtung und die 150 Kinder und Säuglinge, die 1942 von der SS verschleppt wurden. Im Januar 1942 planen die Nazis auf der Wannsee-Konferenz die Endlösung der Judenfrage. Zum 30. April schließen sie alle jüdischen Schulen, Lehrwerkstätten und andere Institutionen. Schüler und Angestellte werden in die Zwangsarbeit gepresst, auch Gunther Ruschin. Mein Vater, erinnert er sich, wurde von der jüdischen Gemeinde sofort entlassen. Mein Onkel wurde im August 1942 von der Gemeinde freigestellt zur Zwangsarbeit. Für 29 Pfennig die Stunde poliert der Kantor nun bei 12-stündigem Arbeitstag Geschosshülsen. Gunther wird als Schweißer eingesetzt. Am 27. Februar 1943, am Sabbat, holt die SS im Rahmen der sogenannten Fabrikaktion die jüdischen Zwangsarbeiter mit Lastwagen aus den Fabriken. Die Reichsvereinigung der Juden in Deutschland ist wohl darüber in Kenntnis gesetzt. Günther wird, durch den Judenstern erkennbar, nach seiner Nachtschicht am Görlitzer Bahnhof in Kreuzberg von einem Zivilisten verhaftet, auf ein Polizeirevier gebracht, von Polizeibeamten mit der U1 zum Hallischen Tor und dann mit der U6 zur Kochstraße gefahren. Von hier aus überführt man ihn in ein Sammellager im Tanzlokal und Konzerthaus Clou in der Zimmerstraße Berlin-Mitte. Das Clou ist seit 1910 mit einer Kapazität von 4000 Menschen das größte Tanzlokal Berlins. Hier hatten schon 1927 erste Massenveranstaltungen der NSDAP stattgefunden und nach 1933, in der Zeit der sogenannten wilden KZ, haben die Nazis dort einen Verhörkeller für die Behandlung ihrer zahlreichen, vor allem kommunistischen Gegner eingerichtet. Im Clou, das kriegsbedingt geschlossen wurde und still liegt, ist alles vorbereitet. Da standen Hochbetten und die Leute wurden dort einfach hineingedrückt und draußen war SS, die hat aufgepasst. Raus kam niemand, aber rein kamen sie. Das war wie ein Trichter oder wie eine Mausefalle. Und da wurden wir zusammengepfercht und ich muss sagen, es war grausam. Kleine Kinder, größere Kinder, aber was mich damals so, ich will nicht sagen, empört hat, traurig gemacht hat, die Leute haben sämtliche Scham verloren. Frauen haben mit anderen Männern auf einer Ecke gesessen und nicht nur gesessen. Und auf der anderen Seite waren Männer nicht mit ihren Frauen. Das Inferno haben sie gespürt. Und das war noch einmal das Aufbäumen der menschlichen Psyche vielleicht. aber es hat mir wehgetan. Im Sammellager im Clou trifft Günther auf seinen Onkel Oskar, den man ebenfalls aus der Fabrik abtransportiert hat. Oskar war es geglückt, seine Frau Hilde noch zu erreichen, die dann mit Gepäck dazukam, weil man der Meinung gewesen sei, es geht in ein Familienlager oder ein Sammellager oder was weiß ich. Bei der Fabrikaktion sind insgesamt 8.768 Juden mit letztem Wohnsitz in Berlin verhaftet worden. Fast täglich fahren Deportationszüge nach Auschwitz. Am 2. März 1943 wird das Durchgangslager geräumt. Unter der Anleitung von Alois Brunner, einem SS-Mann, der nach dem Krieg nach Damaskus flüchten und von dort nicht ausgeliefert werden wird, ein gut aussehender Mann mit schwarzem Anzug, mit Nadelstreifen, einer randlosen Brille und einer Reitgerte in der Hand, werden Gunther, sein Onkel und seine Tante zusammen mit anderen Gefangenen zum Güterbahnhof Pulitzstraße in Berlin-Tiergarten verfrachtet und von hier aus mit dem 32. Osttransport nach Auschwitz verschleppt. Beim Zwischenhalt in Frankfurt an der Oder bitten die Deportierten einige Passanten um Hilfe. Gebt uns Wasser, wir sind durstig. Die Antwort sei gewesen, was, ihr verfluchten Juden? Euch hat man noch nicht totgeschlagen. In Auschwitz angekommen, verliert Gunther seinen Onkel aus den Augen, der nochmal zu seiner Frau gelaufen war, um ihr einen letzten Kuss zu geben. Hilde Ruschin wird in Auschwitz ermordet. Oskar überlebt den Holocaust. Auch durch die Hilfe eines alten Kameraden aus dem Ersten Weltkrieg namens Peiser, dem er in Auschwitz als seinem Wärter wieder begegnet. It will take more than that. I'm sure you're right. Sundown and in the morning we drink and we drink you. Death is a master from Germany. His eyes are blue. He strikes you with leaden bullets. His aim is true. The man lives in the house. Your golden hair Margarete. He sets his back onto us, he grants us a grave in the air. He plays with the serpents and daydreams. Der Tod ist ein Meister aus Deutschland. To him, I don't know how I say this. I never could say it now. I said to him, why are you beating me? Ich befehligte Auschwitz. Eidesstattliche Erklärung des KZ-Kommandanten Höss vom 5. April 1946 in Nürnberg. Auszug. Seit 1934 hatte ich unausgesetzt in der Verwaltung von Konzentrationslagern zu tun und tat Dienst in Dachau bis 1938. Dann als Adjutant in Sachsenhausen von 1938 bis zum 1. Mai 1940, zu welcher Zeit ich zum Kommandanten von Auschwitz ernannt wurde. Ich befehligte Auschwitz bis zum 1. Dezember 1943 und schätze, dass mindestens 2.500.000 Opfer dort durch Vergasung und Verbrennen hingerichtet und ausgerottet wurden. Mindestens eine weitere 500.000 starben durch Hunger und Krankheit, was eine Gesamtzahl von ungefähr 3 Millionen Toten ausmacht. Diese Zahl stellt ungefähr 70% oder 80% aller Personen dar, die als Gefangene nach Auschwitz geschickt wurden. Die übrigen wurden ausgesucht und für Sklavenarbeit in der Industrie des Konzentrationslagers verwendet. Unter den hingerichteten, verbrannten Personen befanden sich ungefähr 20.000 russische Kriegsgefangene. Der Rest der Gesamtzahl der Opfer umfasste ungefähr 100.000 deutsche Juden und eine große Anzahl von Einwohnern, meist Juden, aus Holland, Frankreich, Belgien, Polen, Ungarn, Tschechoslowakei, Griechenland oder anderen Ländern. Ungefähr 400.000 ungarische Juden wurden allein in Auschwitz im Sommer 1944 von uns hingerichtet. Sechstens. Die Endlösung der jüdischen Frage bedeutete die vollständige Ausrottung aller Juden in Europa. Ich hatte den Befehl, Ausrottungserleichterungen in Auschwitz im Juni 1942 zu schaffen. Als ich das Vernichtungsgebäude in Auschwitz errichtete, gebrauchte ich also Zyklon B., eine kristallisierte Blausäure, die wir in die Todeskammer durch eine kleine Öffnung einwarfen. Es dauerte 3 bis 15 Minuten, je nach den klimatischen Verhältnissen, um die Menschen in der Todeskammer zu töten. Wir wussten, wann die Menschen tot waren, weil ihr Kreischen aufhörte. Siebtens. Eine andere Verbesserung gegenüber Treblinka war, dass wir Gaskammern bauten, die 2000 Menschen auf einmal fassen konnten. Zahlen zum KZ-System. Lager Auschwitz. Registrierte Häftlinge 405.000. Im Lager Verstorbene 340.000. Sofort Ermordete 3.660.000. Zahl der Toten 4 Millionen. Buchenwald 260.000 registrierte Häftlinge. Im Lager Verstorbene 46.200. Sofort Ermordete 9.500. Zahl der Toten 55.000. Dachau. Registrierte Häftlinge 162.000. Im Lager Verstorbene 30.000. Sofort Ermordete 7.000. Zahl der Toten 37.000. Flossenbürg. Registrierte Häftlinge 109.500. Im Lager Verstorbene 27.500. Sofort Ermordete 2.000. Zahl der Toten 29.500. Mauthausen. Registrierte Häftlinge 196.400. Im Lager Verstorbene 102.000. Sofort Ermordete 2.000. Zahl der Toten 29.500. Zahl der Toten 37.000. Flossenbürg. Registrierte Häftlinge 109.500. Im Lager Verstorbene 27.500. Sofort Ermordete 2.000. Zahl der Toten 29.500. Mauthausen. Registrierte Häftlinge 196.400. Lager Verstorbene 102.000. Sofort Ermordete 2.000. Zahl der Toten 29.500. He said the reason I beat you now is because you ask why I beat you. I know your sufferings, Helen. It doesn't matter. I have accepted them. Accepted them? One day, he will shoot me. No. He won't shoot you. I know. I see things. We were on the roof on Monday. Young Lysiak and I, and we saw the Herr Kommandant came out of the front door and down the steps by the patio, right there below us. And there on the steps, he drew his gun and he shot a woman who was passing by. A woman carrying a bundle through the throat. Just a woman on her way somewhere. You know, she was no fatter or thinner or slower or faster than anyone else, and I couldn't guess what had she done. The more you see of the Herr Kommandant, the more you see there is no set rules that you can live by. You can say to yourself, if I follow these rules, I will be safe. Mühsam, Poet und Prometheit, erdrosselt wie ein räudiger Hund, aus Jetzki, den man so zerschund, dass er voltairisch lächelnd schied, als man den Friedenspreis ihm bot, schloss er grad Frieden mit dem Tod. Der beste Jahrgang deutscher Reben ließ vor der Ernte so sein Leben. Es weht ein Blatt, kaum leserlich, Die Dummheit, die wir persifliert, die macht Geschichte, die regiert herzlichst Tucholsky. Ohne mich. In Schweden krank, doch unbekehrt, hat er den Schierlingstrank gelehrt. Der beste Jahrgang deutscher Reben ließ vor der Ernte so sein Leben. Ernst Toller, Freund aus Jugendland, bestimmt um Bühnenmeetingszellen mit ernster Tollheit zu erhellen, löscht er sich aus mit eigener Hand in Übersee, weit ab der Schlacht. Warum hat er sich umgebracht? Der beste Jahrgang deutscher Reben ließ vor der Ernte so sein Leben. Wo in der Welt wächst nun die Art? Von Stammtisch nach dem Luxemburg, Rechtspolitik und Linkskultur, die Josef Roth um sich gescharrt, von dessen Bart weiß Sagung troff, sich weise drum zu Tode soff. Welch edler Jahrgang reicher Reben ließ vor der Ernte so sein Leben. Kurz vor dem Fall der Stadt Paris, wo ich nach langer Haft dich fand, besucht uns oft der Emigrant Ernst Weiß, der dort sein Leben ließ. Arzt, Dichter mischt er Giftarznei, nahm sie beim ersten Hohnenschrei. Der beste Jahrgang deutscher Reben ließ vor der Ernte so sein Leben. Theodor Lessing, Feme gekillt und Hasenclever einst vernarrt in den Esprit, im Camp verstarrt von Frankreich, welch Komödienbild. Karl Einstein auf der Flucht erhängt, Oldenburg Kanada versenkt. Ein edler Jahrgang deutscher Reben, nutzlos verschüttet, ließ sein Leben. Doch Horvath, den ein Baum erschlug, damit solch Leinod im Exil den Säuen nicht zum Fraße fiel, starb ganz er selbst, ein Satyrspuk. Begenbaum, Begenbaum, Wolf, Wolf, Jakob, Begenbaum. Begenbaum, Lutek, Jakob, Nacher. Yes, Necker. Necker, that's right. And Wolf. Amen. 600. Niemand weiß, wer das Huhn gestohlen hat. Hm? Sag lieber, was mit dem Huhn ist. Da rennt einer mit einem Huhn herum und niemand bemerkt etwas davon. Das Leben. Wenn ihr am Leben bleiben wollt, sagt ihm, wer es gestohlen hat. Offenbar weiß es immer noch keiner. Du warst es. Du hast das Verbrechen begangen. Ich war es nicht. Aber du weißt, wer es war. Ja. Wer? Jakob, Begenbaum. Begenbaum, Lutek, Jakob, Nacher. Yes, Necker. And Wolf. How many? 600. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 288. No pasarán. Pasaremos. 19 de junio de 1933. Y con ayuda de Dios, ¡Histórico! ¡Es por la España! ¡Los bravos hombres del pueblo! Unsere Sendereihe Es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, stützt sich auf die Dokumente, Bücher, Aufsätze, Zeugnisse und Erlebnisberichte von Spanienkämpfern, Zeitgenossen, Antifaschisten, Schriftstellern und Schriftstellerinnen, Reisende, freiwillige Kämpfer, Krankenschwestern, die im Spanischen Bürgerkrieg während der Zeit zwischen 1936 und 1939 vor allen Dingen auf der republikanischen Seite tätig waren. Deren Sicht wird in unserer Sendereihe geschildert. Nun ist es aber auch reizvoll und die Versuchung ist natürlich groß, in unserer Sendereihe auch die Texte bzw. die Zeugenaussagen, Zeitdokumente und Bücher, die auf der anderen Seite des Schützengrabens von Nazi-Schriftstellern geschrieben wurden und der Angehörigen der Legion Condor einzufügen oder zumindest zu erwähnen. Die stilistische Qualität zum Beispiel eines Schriftstellers wie Edwin Erich Dwinger oder eines Werner Bäumelburg ist vielen Texten, denen der bisher von mir geschilderten, ebenbürtig. Andere wiederum sind nackte und billige Propaganda. Jedenfalls, zu den prägenden Aspekten dieses Krieges gehörte, dass Deutsche gegen Deutsche für eine jeweils andere spanische Sache gekämpft haben und dass es deshalb einmal nötig sein wird, auch ihre Literatur natürlich zu konfrontieren. Doch was für eine Ausstellung oder für eine Anthologie seine Berechtigung haben kann, gilt nicht für meine Sendung. Moralische Bedenken und die Gewissheit, missverstanden zu werden, als jemand, der Täter und Opfer auf eine gleiche Stufe stellen wolle, haben das bisher verhindert. Doch möchte ich mir trotzdem erlauben, diese Lücke an dieser Stelle ein kleines bisschen zu füllen. Es ist nämlich interessant. Beginnen wir einmal mit dem Einsatz der Legion Condor. Die bestand aus rund 15.000 Mann. Sie wurde im Dritten Reich ausgeblendet, weil das Deutsche Reich den Nicht-Einmischungspakt mit unterzeichnet hatte. Der Flieger Adolf Galland hat in seinen Erinnerungen, die ersten und die letzten von 1953, die offizielle Geheimniskrämerei beschrieben. Da heißt es an einer Stelle: Keiner wusste überhaupt Näheres über Stärke und Art des Einsatzes. Es fiel nur auf, dass der eine oder andere Kamerad plötzlich spurlos verschwand, ohne dass man etwas von seiner Versetzung oder Kommandierung erfahren hätte. So nach einem halben Jahr war er braun gebrannt und gut gelaunt wieder da, kaufte sich ein neues Auto und erzählte seinen intimsten Freunden unter tiefster Verschwiegenheit bemerkenswerte Dinge aus Spanien, wo der nächste Weltkonflikt sozusagen im Sandkastenformat durchexerziert wurde. Bis 1939 blieben die Taten der Legion Condor, sogar ihre Existenz, ausgeklammert. Hitler hatte Franco jedoch nicht nur Waffen und Truppen geschickt, sondern auch Spezialisten für Propaganda. In Salamanca wurde eine Presse- und Propagandastelle eingerichtet, die neben der Schulung spanischer Mitarbeiter in Goebbels-Methoden vor allem der Übermittlung eines spezifischen Spanienbildes in der deutschen Presse diente. Vor allem die Typisierung der Linken als Rotspanier diente dazu, eine Entscheidungsschlacht zwischen der Sache der Nation und der Sache Moskaus zu suggerieren. Und es gab Reiseberichterstatter, die das Kampfgeschehen mit Verehrung für den Caudillo Franco erzählten, freilich ohne den deutschen Anteil am Erfolg der frankistischen Offensive auch nur zu erwähnen. Edwin Erich Dwinger, laut Nazi-Lexikograf Franz Lennart, Künder einer ausgesprochen soldatischen Weltanschauung, befasste sich in seinen Reiseimpressionen Spanische Silhouetten mit dem Nachvollzug der Heldenverehrung, mit der Heroisierung Francos, mit dem Krieg als Rettungsereignis Europas. Aber, bemerkenswert oft, gerät der berichterstattende Nazi ins Straucheln. Es gelingt ihm merklich nicht, die Heldentaten der Moros, der marokkanischen Elitetruppen Francos, zu feiern, da sie eher den nicht-arischen Untermenschen zuzurechnen sind. Bisweilen kommt der Sinn des Krieges abhanden und der Schreiber gerät in ein Niemandsland zwischen den Fronten, wo nur der Tod regiert. Die Antikomintern gab 1937 ein Rotbuch über Spanien heraus, in dem der Aufstand als Volkskampf gegen den internationalen Bolschewismus propagandistisch aufbereitet wird. Gräueltaten auf der republikanischen Seite gegen Priester und Nonnen, Ausdruck spontanen Hasses gegen den reaktionären Geist des spanischen Katholizismus, nach den ersten Monaten des Krieges abgeschafft, werden von Heinrich Baldauf in seinem Buch »Christen im spanischen Sturm« von 1937 zu einem prinzipiellen Kampf gegen die Kirche erklärt. Die nationalistische Verteidigung des Alcázar wurde 1937 sogar in zwei Büchern von Willibrod Menke und Rudolf Timmermans als Heldengeschichte gepriesen und so fort. Frontberichter war der Journalist Karl Sielex in seinem Buch »Der Marsch auf Madrid« von 1937. Harry von Transehe veröffentlichte im gleichen Jahr seinen Erlebnisbericht »Ein Balter als Freiwilliger in Spanien«. Nachdem 1937 der Einsatz der Legion Condor von Deutschland offiziell geworden war und die Truppe ihre Siegesparade in Berlin abgehalten hatte, ergoss sich in nur 3 Jahren ein Schwall an Erinnerungen und Dokumenten von Funkern, Feldgeistlichen, Militärberatern, Diplomaten und Frontjournalisten in die Buchhandlungen. Vor allem die Flieger griffen zur Feder und ihre Berichte ergeben ein Bild des Luftkriegs, wie es in seinem unpolitischen Abenteurertum vermutlich zum ersten Mal formuliert worden ist. Einer der Helden, die für ihre tödliche Fracht keine eigene Verantwortung übernahmen, faselte arrogantes Fliegerlatein. »Herrgott, das ist ein Leben! Spanien, Afrika! Die Straße von Gibraltar! Wer hätte sich das vor einem Monat träumen lassen? Das ist Fliegerleben! Dazu das stolze Gefühl in der Brust!« In den Nazi-Schriften über den Spanischen Krieg wird zum ersten Mal eine mächtige Spur gelegt, die zur Fliegerliteratur insgesamt führt. Pueriles Abenteurertum mischt sich mit arroganter Distanz aus der Luft und dem Wahrnehmungsdefizit für die Folgen, woraus ein Muster der Luftkriegsreportage an allen Fronten geworden ist. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 288, eine Limmansland-Produktion 2025. Чорні воран, що ж ти в'єшся над моєю головою? Ти добичі не доб'єшся, чорні воран. Rabe, Rabe, schwarzer Vogel, Totengräber über mir. Nein, mein Aas soll nicht ein Fraß sein. Du flieg weg, ich gehöre nicht. Mit den Flügeln, du was schlägst du? Mit den Flügeln so nach mir, so als wär ich schon ein Aas, ein Fraß. Du flieg weg, ich gehör nicht dir. Flieg nach Haus zu meiner Mama, flieg zu meiner Mama hin, sag der Lieben, dass ihr Söhnchen, sag ihr, dass ich gefallen. Dies Tuch bring meiner Liebsten, das von meinem Blut so schreit. Sag ihr, dass ich sie jetzt freigeb. Eine andere hab ich gefreit. Ach, der Pfeil, der mir bestimmt war, kam schon vor der Schlacht zu mir. Schwarzer Tod, du schwarzer Vogel, Freundchen, komm, jetzt gehör ich dir. Schwarzer Tod, du schwarzer Vogel, Freundchen, komm, jetzt gehör ich dir. Es war, als würde eine Bombe platzen. US-Präsident Trump will die Bewohner des kriegsbeschädigten Küstenstreifens Gaza umsiedeln. Dafür hagelt es weltweit Kritik und völkerrechtliche Bedenken natürlich. Was sagt die Welt zu Trumps Plan für Gaza? Werfen wir einen Blick in die Presse. Die Taz kommt heute mit einem längeren Kommentar zum Thema. Da sagt Frau Lisa Schneider Folgendes. US-Präsident Donald Trump hat am Dienstag bei einem Besuch von Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu in Washington angekündigt, die USA sollten die Kontrolle über den Gazastreifen übernehmen. Man wolle ihn langfristig in Besitz nehmen. Die Palästinenser sollen umgesiedelt werden. Der zerbombte Küstenstreifen eine Riviera des Nahen Ostens werden. Musik. Das ruft berechtigte Kritik auf den Plan. Ein Überblick der Reaktionen, hier einmal zusammengefasst in der Taz von heute. Palästinenser-Sprecher Abbas sagt, Palästina, der Gazastreifen, ist integraler Teil Palästinas. Die palästinensische Autonomiebehörde hat Pläne des US-Präsidenten Donald Trump für die Umsiedlung der Einwohner des Gazastreifens klar zurückgewiesen. Palästinenser-Präsident Mahmoud Abbas sagte, man werde nach Jahrzehnten des Kampfes und der Opfer die Rechte des palästinensischen Volkes nicht aufgeben. Der Gazastreifen sei ein integraler Teil des Landes des Staates Palästina, einschließlich des Westjordanlands und Ostjerusalems, die seit 1967 besetzt sind, sagte Abbas nach Angaben seines Büros. Die palästinensische Führung bekräftigt ihre feste Position, dass die Zwei-Staaten-Lösung die Garantie für Sicherheit, Stabilität und Frieden ist, schrieb Hussein al-Scheich, der ist Generalsekretär des Exekutivkomitees der palästinensischen Befreiungsorganisation PLO auf der Plattform X. Diese sieht zwei unabhängige Staaten nebeneinander vor, Israel und einen palästinensischen Staat. Man weise alle Aufrufe zur Vertreibung des palästinensischen Volkes aus seinem Heimatland zurück, schrieb der palästinensische Spitzenfunktionär weiter. Wir sind hier geboren, wir haben hier gelebt und wir werden hier bleiben. Der Text ist von dpa übernommen. Die Hamas äußert sich folgendermaßen. Es sei eine rassistische Haltung der Amerikaner. Die radikal-islamische Palästinenserorganisation, nach Israel-Terrororganisation Hamas, hat die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump zur Übernahme der Kontrolle im Gazastreifen als rassistisch kritisiert und zurückgewiesen. Die rassistische Haltung der Amerikaner decke sich mit der Position der israelischen extremen Rechten, die das palästinensische Volk vertreiben und die palästinensischen Anliegen beseitigen wolle, sagte Hamas-Sprecher Abdel Latif Al-Kanu am Mittwoch. Der Text wurde übernommen von der AFP. Die PIJ spricht von einer Konfrontation mit Ägypten und Jordanien. Nach Angaben der Washington Post erklärte die im Westjordanland, Gaza und im Libanon präsente und vom Iran unterstützte Terrorgruppe palästinensischer islamischer Dschihad, PIJ, Trumps Plan sei eine gefährliche Eskalation und könne die palästinensischen Widerstandskräfte in eine Konfrontation mit Ägypten und Jordanien führen. Trumps naive Aussagen werden für uns nur ein Anreiz sein, den Widerstand zu verstärken, bis wir unsere Ziele erreichen, nämlich die Befreiung unseres Landes und die Beendigung der Besatzung. Die nächste, die sich äußert, ist die PFLP. Gaza ist nicht zu verkaufen, heißt es da. Nach einem Bericht des katarischen TV-Senders Al Jazeera erklärte die sich selbst als marxistisch-leninistisch bezeichnende und bewaffnet gegen Israel kämpfende PFLP, die Volksfront zur Befreiung Palästinas, verurteile die Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump, der Pläne zur Zwangsumsiedlung der Bewohner des Gazastreifens unterstütze. Der Plan sei eine Kriegserklärung an das palästinensische Volk. Israelische Siedlergruppen sehen das natürlich ganz anders. Man solle den Plan unverzüglich umsetzen, heißt es da. Israel Ganz, der ist Vorsitzender des Siedlerverbandes Yesha Council, freut sich nach Angaben des Online-Mediums Times of Israel über Trumps Vorstoß. Der Plan des US-Präsidenten liefe darauf hinaus, den palästinensischen Traum von einem eigenen Staat zu beenden. Er erklärte weiter, Israels Regierung solle Trumps Vision heute annehmen und in die Tat umsetzen. Dazu zähle auch die Ausübung der Souveränität über Judäe und Samaria, also eine Annexion des Westjordanlands. Auch die Siedlungsorganisation Nachala, die seit Beginn des Krieges die Wiederherstellung jüdischer Siedlungen im Gazastreifen fördert und dafür lobbyiert, ruft laut Times of Israel die israelische Regierung an. Unter der Annahme, dass Trumps Erklärung, die Bewohner des Gazastreifens in andere Länder zu überstellen, in die Tat umgesetzt wird, sollten im gesamten Gazastreifen schnell Siedlungen gebaut werden. Die Zivilorganisation Peace Now erklärte auf X, früher Twitter, folgendes. Die einzigen, die früher oder später umgesiedelt werden müssen, sind die zehntausenden Siedler zurück an die Grenzen Israels, als Teil einer politischen Vereinbarung, mit der neben Israel ein palästinensischer Staat gegründet wird. Man würdige Präsident Trumps Entschlossenheit, den Krieg zu beenden und die Geiseln nach Hause zu bringen, sowie seine klare Ablehnung gefährlicher Siedlungspläne in Gaza. Es sei an der Zeit, mit den Fantasien einer ethnischen Säuberung des Gazastreifens aufzuhören. Es gibt nur eine Lösung, die Sicherheit und Stabilität im Nahen Osten garantieren wird. Und das ist eine Zwei-Staaten-Lösung für zwei Völker und die Beendigung des israelisch-palästinensischen Konflikts. Und dann gibt es natürlich auch Kommentare, die werden im Namen des Herrn gemacht. Israels extrem rechter Finanzminister Bezalel Smotrich postete auf X Worte des Psalms 126. Da wird man sagen unter den Völkern, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan. Des sind wir fröhlich. Und der Mann schloss an, dank Präsident Trump und gemeinsam machen wir die Welt wieder groß. Tja, was soll man da noch sagen, liebe Hörerinnen und Hörer? Hören wir eine andere Musterdemokratie des Wertewestens, Saudi-Arabien. Die lehnen das Ganze natürlich eindeutig ab, müssen sie. Das Außenministerium des Golfkönigreichs erklärt auf X, die Position des Königreichs Saudi-Arabien zur Gründung eines palästinensischen Staates ist fest und unerschütterlich. Ohne einen solchen Staat werde man keine diplomatischen Beziehungen zu Israel aufnehmen. Das sei nicht verhandelbar. Man bekräftige außerdem die eindeutige Ablehnung jeglicher Verletzung der legitimen Rechte des palästinensischen Volkes, sei es durch israelische Siedlungspolitik, Landannexion oder Versuche, das palästinensische Volk von seinem Land zu vertreiben. Auch die Türkei gibt ihre Meinung ab. Der türkische Sender TRT World berichtet, der türkische Außenminister Hakan Fidan habe den Vorschlag des US-Präsidenten Trump scharf verurteilt und ihn als inakzeptabel bezeichnet. Eine solche Diskussion überhaupt zu eröffnen, ist falsch, so Fidan am Mittwoch. Die Türkei sei gegen jede Initiative, die darauf abziele, die Menschen in Gaza aus ihrer Heimat zu vertreiben. Kommen wir zu unseren deutschen Demokraten, Präsident Steinmeier. Der hat Bedenken oder der hört Bedenken. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich skeptisch zu den Überlegungen von US-Präsident Donald Trump geäußert, die im Gazastreifen lebenden Palästinenser zu vertreiben bzw. umzusiedeln. Ich höre hier in der Region nur Bedenken, sagte er bei einem Treffen mit Jordaniens König Abdullah II. In Amman. Er versuche, seine Worte sehr sorgfältig zu wählen, sagte Steinmeier, der deutlich machte, dass die Region eine nachhaltige Lösung benötige. Steinmeier hatte vor seinem Besuch in Jordanien schon politische Gespräche in Saudi-Arabien geführt. Nach seiner Beobachtung gäbe es die Erwartung, dass jetzt nicht nur an Stabilität für Israel und die Palästinenser gearbeitet werde, sondern für die gesamte Region, sagte er. Wir brauchen einen komplett neuen Ansatz. Ja, so leise und vorsichtig und duckmäuserig äußert sich der deutsche Bundespräsident. Jo. Die US-Demokraten haben natürlich auch ihre eigene Idee von dem Ganzen. Heftige Kritik kommt aus dem Lager der nun oppositionellen US-Demokraten. Der demokratische Senator Chris Van Hollen, Kritiker der Nahostpolitik der USA im Allgemeinen, wertete das Vorhaben Trumps als Ankündigung eines schweren Völkerrechtsbruchs. Er hat gerade gesagt, dass es die Politik der Vereinigten Staaten sein wird, 2 Millionen Palästinenser gewaltsam aus dem Gazastreifen zu vertreiben. So etwas nennt sich auch ethnische Säuberung, sagte Van Hollen dem US-Sender MSNBC. Van Hollen bezeichnete Trumps Plan als in vielerlei Hinsicht verabscheuungswürdig und warnte, dass der Republikaner mit seinen Aussagen die Sicherheit von US-Soldaten und Botschaftspersonal in der Region massiv gefährde. Das ist die wohl gefährlichste und giftigste Mischung von Ideen, die man aktuell zusammenbringen könnte. Und deshalb wird es einen Moment großer Gefahr für Amerikaner sein, erklärte der Senator. Der Demokrat gehört dem außenpolitischen Ausschuss des Senats an. Trump eskaliere die ohnehin angespannte Lage im Nahen Osten, fuhr Van Hollen fort. Was der Präsident hier tut, ist im Grunde ein Streichholz in eine bereits äußerst volatile Region zu werfen. Sagt Frankreich. Die lehnen das natürlich ab. Außenministeriumssprecher Christophe Lemoine erklärte am Mittwoch, Frankreich bekräftigt seine Ablehnung jeglicher Zwangsvertreibung der palästinensischen Bevölkerung aus Gaza, die eine schwere Verletzung des Völkerrechts und einen Angriff auf die legitimen Bestrebungen der Palästinenser darstellen würde. Trumps Pläne seien außerdem ein großes Hindernis für die Zwei-Staaten-Lösung und ein erheblicher destabilisierender Faktor für unsere engen Partner Ägypten und Jordanien sowie für die gesamte Region. Die Volksrepublik China hat die Meinung, es wäre eine Hoffnung für eine Waffenruhe da. Die Volksrepublik China spricht sich gegen eine zwangsweise Umsiedlung der Bevölkerung des Gazastreifens aus. Man hoffe, dass die Waffenruhe als Chance genutzt wird, die Lösung der palästinensischen Frage auf den richtigen Weg zu bringen, auf Grundlage einer Zwei-Staaten-Lösung. Das erklärte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums. 各位听众，大家好，我是一名来自中国的听众。 Niemandsland 是一个非常棒的德语电台。 Die Autorin eines Satzartikels, die ich vorhin zitiert hatte, stellt nun eine völkerrechtliche Betrachtung an. Die Frau ist der Meinung, das Ganze ist natürlich nicht mit Recht vereinbar. Die zwangsweise Umsiedlung, sagt sie, der gut 2 Millionen Bewohner des Gazastreifens, wie von US-Präsident Donald Trump vorgeschlagen, ist mit internationalem Recht nicht vereinbar. Es gibt Ausnahmen, die allerdings in Bezug auf den Gazastreifen kaum zutreffen dürften. Relevant ist Regel 129 des internationalen Völkergewohnheitsrechts. Vom Deutschen Roten Kreuz gibt es eine Übersetzung der in der Rechtsdatenbank des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, IKRK, hinterlegten englischen Texte. Und da heißt es wörtlich, die an einem internationalen bewaffneten Konflikt beteiligten Parteien dürfen die Zivilbevölkerung eines besetzten Gebiets in ihrer Gesamtheit oder teilweise nicht verschleppen oder zwangsweise überführen, sofern dies nicht im Hinblick auf die Sicherheit der betroffenen Zivilpersonen oder aus zwingenden militärischen Gründen geboten ist. Contrabando FM, con los motores en marcha. Werfen wir einen Blick auf den deutschen Wahlkampf. Berlin. Die BSW Co-Vorsitzende Sarah Wagenknecht knüpft ihr politisches Schicksal an den Einzug ihrer Partei in den Bundestag. Die Wahl ist natürlich auch die Entscheidung über meine politische Zukunft, sagte sie am Mittwoch gegenüber dpa. Wer nicht im Bundestag ist, sei in der deutschen Politik kein relevanter Faktor mehr. Es gäbe ein massives Interesse, das BSW aus dem Parlament herauszuhalten und eine spürbare Blockade in den Mainstream-Medien. Zu der den Wahlkampf bislang dominierenden Migrationsdebatte sagte sie, dass dieses Thema viele Menschen bewege. Allerdings gäbe es viele weitere wichtige Themen, über die in diesem Wahlkampf endlich gesprochen werden müsse. Am Mittwoch legte das BSW einen 5-Punkte-Plan zur Senkung von Steuern, Abgaben, Mieten und Lebenshaltungskosten sowie zu einer Erhöhung des Mindestlohns vor. Darin enthalten ist auch die Forderung nach einer Verstaatlichung der Stromnetze. Zum Thema Pro-Palästina-Demonstrationen äußert Herr Yaro Alissat in der Jungen Welt in einem Kommentar Folgendes. Anhaltende Repression in Berlin. Polizei verbietet Arabisch auf einzelnen Palästina-Demonstrationen. Der Kommentarist fährt fort. Die Polizei Berlin will künftig noch härter gegen Palästina-solidarische Versammlungen vorgehen. Demonstrationen, die von Gruppen organisiert werden, von denen in der Vergangenheit angeblich Hetze und Gewalt ausgegangen waren, sollen zukünftig nicht mehr laufen dürfen, sondern nur noch als Kundgebungen stattfinden. Letztere sind laut Polizeiangaben leichter zu überwachen. Darüber hinaus sollen auf einigen Versammlungen arabische Parolen pauschal verboten werden und gegen sogenannte Rädelsführer schneller ein Teilnahmeverbot ausgesprochen werden. Die Methode ist nicht gänzlich neu. Bereits im April 2024 war die Polizei in die Kritik geraten, als für das Palästina-solidarische Protestcamp vor dem Reichstagsgebäude ein Sprachverbot ergangen war. Neben Arabisch war damals auch Hebräisch untersagt worden. Die verschärften Auflagen gehen der SPD nicht weit genug. Der Innenpolitiker Martin Matz forderte am Dienstag gegenüber der Berliner Zeitung, dass die Behörden wieder vermehrt Demoverbote prüfen sollten. Anlass der neuen Auflagen sollen Videos von einer Berliner Versammlung sein, die zuletzt auf der Plattform X kursierten und auf denen angeblich antisemitische Parolen auf Arabisch gerufen werden. Die Polizei schrieb später dazu, nicht an allen Stellen konnte eine durchgängige Übersetzung für eine sofortige Bewertung durchgeführt werden. Der Staatsschutz ermittelt wegen möglicherweise strafbarer Parolen. Von der Polizei Berlin hieß es am Mittwoch gegenüber Junge Welt, die Maßnahmen würden für jeden Einzelfall geprüft und umgesetzt. Beispielsweise sei eine Demonstration am kommenden Sonnabend unter dem Motto »Stoppt die Aggression in Westbank, keine Waffenlieferungen an Israel« in dieser Weise eingeschränkt. Demnach sind nur Englisch und Deutsch erlaubt. Bei Verstoß werde die Veranstaltung aufgelöst. Die Polizei begründete ihr Vorgehen mit dem Versammlungsgesetz. Wenn es nicht möglich sei, eine Demonstration in geordnete Bahnen zu lenken, so müssten weitergehende Maßnahmen ergriffen werden. Angeheizt wird das Vorgehen, so der Kommentarist, der Polizei durch Beschlüsse von Bundes- und Landesregierungen, zum Beispiel die kürzlich verabschiedeten Resolutionen des Bundestags zum Kampf gegen Antisemitismus. Ein Verfahren zur vom Bundesinnenministerium verbotenen Parole »From the river to the sea, Palestine will be free« auf Demonstrationen ist aktuell vor dem Bundesgerichtshof anhängig. Das Bayerische Verwaltungsgericht hat im Juni vergangenen Jahres ein Pauschalverbot der Parole abgelehnt. Hello to everyone out there. Midnight listeners, you're listening to Niemann's Land, 91.4 FM, Contrabanda, Barcelona. A free voice in a world of little freedom. Und auch einen Blick an die Ostfront wollen wir in diesem Niemandsland werfen. Ich zitiere noch einmal aus der Jungen Welt, da schreibt Herr Reinhard Lauterbach zu Selenskys Kurswechsel folgenden Kommentar. Er nennt den Mann einen verzweifelten Jongleur. Volodymyr Selensky geht es in gewisser Weise wie seinen Soldaten an der Front. Die beschweren sich seit Monaten, dass die eigene Führung, und das heißt in letzter Instanz der Präsident selbst, die Erlaubnis zum Rückzug aus gefährdeten Positionen verweigere, bis es zu spät sei und das Unternehmen zur Flucht werde. Mit Selenskys eigenem Standing ist es kaum anders. Er hat sich mit einer Rhetorik der Siegeszuversicht in eine Position begeben, aus der er sich jetzt unter immer halsbrecherischen Verrenkungen abseilen muss. Wobei von der politischen Verantwortung für das militärische und politische Debakel der Ukraine möglichst wenig bei ihm hängen bleiben soll. Daher seine Erklärung, er sei doch zu eben jenen Gesprächen mit Wladimir Putin bereit, die er im Herbst 2022 persönlich verboten hatte. Jetzt heißt es aus Kiew, das Verbot habe nur für alle anderen ukrainischen Politiker gegolten, nicht für ihn selbst, damit nicht irgendjemand an ihm vorbei zu verhandeln begonnen hätte. Was aber auch nur bedeutet, dass er die Suppe auslöffeln muss, die er seinem Land eingebrockt hat. Wenn Russland nun sagt, mit Selenskyj verhandle es nicht, kann dieser die beleidigte Unschuld geben. Das ist Teil des Kalküls. Das Spucken großer Töne ging so lange gut, wie die Biden-Administration und die EU an dem Mantra des »As long as it takes« festhielten und damit Volodymyr Selensky den Schlüssel zu Verhandlungen in die Hand gaben. Jetzt muss er versuchen, ein Vetorecht zu behalten, ohne dass das Nein von ihm ausgesprochen werden muss. Daher die Nebenbedingungen, die er in einem Gespräch mit dem Trump nahestehenden britischen Journalisten Piers Morgan aufstellte. Fast jede davon ist von der Art, dass ihre Erfüllung durch Russland eine vollkommen andere politische und militärische Lage voraussetzen würde, als sie faktisch vorliegt. Atomwaffen für die Ukraine, ob die USA davon begeistert wären, steht dahin. Aber das soll Moskau akzeptieren? Nur über Putins Leiche und die der ganzen Generation potenzieller Nachfolger gleich mit. Ein atomar bewaffneter und auf Revanche sinnender Nachbar mit weitreichenden Raketen in großer Anzahl, dafür hat Russland den Krieg nicht eröffnet. Warum soll es ihn jetzt damit beschließen? Die besetzten Gebiete zurückzugeben, wo doch die Ukraine bereit ist, auf die NATO-Mitgliedschaft zu verzichten? Im Frühjahr 2022 hätte Selensky das in Istanbul vielleicht noch haben können. Aber damals ließ er sich von dem damaligen britischen Premier Boris Johnson und dem damaligen US-Außenminister Antony Blinken verleiten, sich auf die Verlängerung des Krieges einzulassen. wie er jetzt sagt. Eine Operation, deren Ausgang nicht abzusehen gewesen sei. Wie wahr. Aber den damaligen Oberbefehlshaber in die Wüste schicken, als dieser darauf hinwies, das ist Volodymyr Selenskyj in voller Schönheit. Das sagte bzw. schrieb Herr Reinhard Lauterbach in der Jungen Welt am vergangenen 6.2.2025. Die Niemandsland Barcelona Nachrichten bis zum 17. Februar 2025. Beginnen wir mit dem allseits beliebten oder unbeliebten Thema Barcelona, Wohnhölle und ihre Unterteufel. Da kommen wir direkt zur Independentista Partei Junts, die spanische Vereinigung gegen Zwangsräumungen, Plataforma de Afectados por la Hipoteca, PAH, mobilisierte am Donnerstagabend, dem 23. Januar, vor dem Sitz der konservativen Separatistenpartei Junts per Catalunya in Barcelona. Die PAH kritisierte unter anderem die Partei von Carles Puigdemont wegen der parlamentarischen Aufkündigung des sogenannten sozialen Schutzschildes. Darunter fiel etwa das Moratorium für Zwangsräumungen. Mittels dieses Dekrets konnten laut PAH seit Inkrafttreten vor 4 Jahren ca. 58.000 Räumungen verhindert werden. Doch schon 3 Tage später wurde per Dekret und vom Omnibusgesetz abgekoppelt der soziale Schutzschild mit den Einzelgesetzen zur Rentenerhöhung und zum Mieterschutz teilweise verabschiedet. Holocaust-Gedenken in Barcelona. Am 80. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz durch die Rote Armee am 27. Januar 1945. Auch in der Stadt gab es zahlreiche Veranstaltungen zum Angedenken an die 3 Millionen ermordeten Menschen im Vernichtungslager Auschwitz. Vor allem Juden, aber auch Kommunisten, Anarchisten, russische Kriegsgefangene, Sinti und Roma, Homosexuelle, Bibelforscher und viele andere mehr. Ich persönlich war am Dienstag auf einem Vortragsabend in der jüdischen Buchhandlung in der Calle Sant Honorat, wo der Historiker und Universitätsdozent der Universidad Autónoma de Barcelona, Marc Navarro, einen sehr interessanten Vortrag zum Thema Die spanische Diplomatie angesichts des Holocaust in Berlin 1939 bis 1945 gehalten hatte. Navarro schilderte und belegte mit Zahlen und Dokumenten, dass es dem damaligen Botschafter im Nazi-Berlin gelang, tausende sephardische Juden, die meisten aus Griechenland, vor der Vernichtung durch das Nazi-Regime zu retten. Barcelona, Hauptstadt des Lärms, Krachs und Gegröles. Das Rathaus der Stadt sieht vor, die Maßnahmen gegen Lärmbelästigung der Anwohner besonders in den Tourismuszentren der Stadt zu verschärfen. Unter anderem sollen die Öffnungszeiten für Straßenterrassen, Kneipen und Spätkaufläden neu festgelegt werden, wenn die Betreiber gegen Lärmschutzbestimmungen und Auflagen verstoßen. Im Visier hat das Rathaus hier die sogenannten Lärm-Hotspots, die heißen Zonen des Lärms. Also Ciudad Vella, Raval, Eixample, Via Olímpica und viele andere mehr. 13 Terrassen, 53 Lokale und 90 Supermärkte waren ein Jahr lang wegen Lärmbelästigung bereits von Einschränkungen betroffen. Inzwischen wurden die Maßnahmen aber wieder aufgehoben. Der Anti-Lärmplan sieht eine stufenweise Maßnahmen- und Sanktionspolitik vor, wenn die Lärmbelästigungen nicht aufhören sollten. Plaza Real, Borne, Rambla, Arc de Teatre, Arc de Triomphe, Riera Alta etc. sind nur einige der Lärmbelästigungsorte, auf die sich die Aufmerksamkeit in Zukunft richten wird. Sperrstunde ist im Moment 24 Uhr von Sonntag bis Donnerstag für Terrassen, 1 Uhr nachts für Freitags und Samstags sowie Feiertage. Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Barcelona, Asyl- und Einwanderungs- und Migrationspolitik. Die Landesregierung Generalitat von Katalonien arbeitet an einem eigenen Aufnahmeprotokoll für Asylsuchende, Geflüchtete und Migranten, die in Katalonien aufgenommen werden. Ziel ist es, dass alle Gemeinden nach den gleichen einheitlichen Kriterien bei der Aufnahme verfahren sollen, um Überbelegungen und den Kollaps von öffentlichen staatlichen Einrichtungen zu vermeiden. Spanien unterhält 60.000 Aufnahmeplätze für Migranten, von denen 6.600, das sind immerhin 11%, in Katalonien sind. Hierbei sollen auch klare Kompetenzen, Pflichten und Aufgaben von Staat und Landesregierung festgelegt werden, wie Finanzierung, Aufnahmezahlen etc. In den Aufnahmeheimen sollen Geflüchtete, Asylsuchende und Migranten 18 Monate lang versorgt und betreut werden. Man will so vermeiden, dass die zugewanderten, mittellosen Menschen in den Gemeinden, in Hotels untergebracht werden müssen oder auf der Straße schlafen. Auch die durch Konzentration von migrantischen Männern in kleineren Gemeinden verursachten Spannungen und Probleme will die Generalitat mit den neuen Plänen vermeiden. Wohnhölle Barcelona, zweiter Teil. Bald Räumungen ohne richterlichen Beschluss. Thema Hausbesetzungen. Bis Juni 2024 hatte die katalanische autonome Polizei Mossos insgesamt gegen 5.365 sogenannte illegale Haus- und Wohnungsbesetzungen mit kriminellem Charakter ermittelt. Mit kriminellem Charakter heißt, da werden Drogen verkauft oder Bordelle improvisiert oder geklaute Sachen verhökert. Sowohl solche Hausbesetzungen, die friedlich, als auch solche, die mit Gewalt vorgenommen wurden, wie Hausfriedensbruch und Drogenkriminalität. Dabei handelt es sich um sogenannte Hausbesetzungen, die unter das Strafrecht fallen. Die Mehrheit dieser sogenannten deliktiven Besetzungen, wie die Polizei sie nennt, um sie von den nicht-deliktiven Besetzungen zu trennen, finden in Barcelona und seinem urbanen Großraum statt. Besonders im Blickfeld hat die Polizei solche Besetzungen, die den Wohnraum in Narcopisos, Bordelle und illegale Touristenwohnungen umfunktionieren. Das Strafrecht macht bei Haus- und Wohnungsbesetzungen einen Unterschied zwischen dem Delikt der Besetzung und dem Hausfriedensbruch. Im ersten Fall soll der Besitz geschützt werden, während im zweiten Fall das Recht auf Wohnraum geschützt werden soll. Beide Delikte werden mit Gefängnis zwischen 1 und 2 Jahren sowie Strafgeldzahlungen bestraft. Nun fordert der Verband der Anwälte von Barcelona, El Colegio de Abogados, die präventive Räumung einer besetzten Immobilie innerhalb von 48 Stunden durch die Polizei ab dem Moment der Anzeige des Delikts durch den legalen Eigentümer. Und dies ohne, dass ein Richter einen Räumungsbescheid unterschreiben muss. Nicht mehr gelten soll der Schutz von sogenannter Vulnerabilität der Besetzer. Die Zahl der Besetzungen von Immobilien hat in den letzten Jahren zugenommen. Allein im ersten Halbjahr waren es 5.365 gegenüber 9.247 im gesamten Vorjahr. Hitzetod in Barcelona. Laut einer im Wissenschaftsmagazin Nature Medicine vergangene Woche veröffentlichten Studie werden die durch Hitze verursachten Todesfälle bis Ende des Jahrhunderts um 50% zunehmen. Die Rede ist hier von sogenannten frühzeitigen Todesfällen, die durch den Treibhauseffekt und extremen Hitzeperioden entstehen. Die Wissenschaftler sagen hier für Europa 2,3 Millionen frühzeitige Todesfälle voraus. Die Studie will ermittelt haben, dass Barcelona die am stärksten von frühzeitigem Hitzetod betroffene europäische Stadt sein wird, wenn keine Maßnahmen von Seiten der Politik ergriffen werden. »250.000 sollen es sein. Ein Faktor sei hier die Bevölkerungsdichte Barcelonas und die zunehmende Überalterung der Bevölkerung. Durch eine richtige Klimapolitik könnten, so die Studie, 70% aller frühzeitigen Tode vermieden werden.« Tourismuswelle in der Fun City. Es hört nicht auf. Die Zahl der US-amerikanischen Touristen, die sich im vergangenen Jahr in Barcelona aufgehalten haben, ist um 11,7% gegenüber dem Vorjahr gewachsen. Mit 1,18 Millionen Besuchern und 3,1 Millionen Übernachtungen übertraf der US-Tourismus in Barcelona den sogenannten spanischen oder nationalen Tourismus, der um 2,2% wuchs. Insgesamt verzeichnete Barcelona im vergangenen Jahr 8,4 Millionen in Hotels registrierte Touristen, ein Zuwachs von 2,2%. Deutschland mit 441.362 registrierten Touristen liegt hier im unteren Mittelfeld der besuchenden Nationen hinter Briten und Franzosen. Die am stärksten zunehmende Besuchernation ist China mit 213.262 eingereisten Touristen und Touristinnen. FC Barça, der Flick-Effekt. Die von Trainer Hansi Flick geführte Mannschaft des FC Barça hält mit 101 erzielten Toren, das sind 3,15 Tore pro Spiel durchschnittlich, einen neuen Rekord in der spanischen ersten Liga. Madrid liegt mit bisher 87 Toren und 2,63 Tore pro Spiel weit dahinter. Zum Vergleich, der FC Bayern hat in der Bundesliga sowie der Champions League und dem DFB-Pokal 83 Tore erzielt, doch liegt der Durchschnittstorefaktor hier bei 2,90, weil es weniger Spiele sind. Die Presse spricht bereits von der FC Barça-Torefabrik. 2x7 Tore in jeweils einem Spiel ohne das Staraufgebot sprechen hier für die Richtigkeit des Begriffs Torefabrik. ¿Estáis escuchando? Contrabanda FM 91.4 en Barcelona. Gewalt, Krawall, Straßenschlacht. Bei Räumung der Antigua Massana. 5 Verhaftete und zahlreiche Verletzte waren das Resultat der Räumung des Gebäudes der ehemaligen Massana-Schule an der Plaza Garduña im Raval. 5 Jahre lang war das Gebäude besetzt gewesen. Am vergangenen Montag, dem 28. Januar, trat um 7 Uhr am Morgen ein Großaufgebot von Mossos Polizei und Guardia Urbana an, um die Räumung des Gebäudes vorzunehmen, das sich im Besitz der Stadt Barcelona befindet. Verschiedene Gruppen und Organisationen aus dem Umfeld der sozialen Bewegungen der Stadt hatten das Gebäude 2020 besetzt. Bei Eintreffen der Polizeitruppe war das Gebäude leer, doch kurz darauf trafen immer mehr Leute ein und stellten sich vor die Polizeiabsperrung in der Calle Jerusalén. Die Leute protestierten gegen die polizeiliche Besetzung ihres Gebäudes, wie sie sagten. Schnell schwoll die Protestgruppe an, 250 waren es nach ein paar Stunden. Es kam zu Gerangel, Knüppeleinsätzen und Verhaftungen. 5 Protestierer wurden festgenommen, 19 Polizisten sollen verletzt worden sein. Die Demonstranten vermeldeten 50 verletzte Protestierende. Einem jungen Mann wurde eine heftig blutende Platzwunde am Kopf durch einen Polizeiknüppel beigebracht. Am Abend um 19 Uhr kamen dann 2500 Personen zu einer Protestkundgebung auf der Rambla del Raval zusammen, um gegen die Räumung der Antigua Massana zu protestieren. Eine Stunde später kam es zu einer Art Straßenschlacht an der Ecke Calle del Carme, Ecke Maria Aurelia Capomán, wo die Polizei die Straße abgesperrt hatte. Klamotten flogen, Flaschen, Farbtöpfe, Knüppel schlugen los. Die Scharmützel zwischen Demonstranten und Polizei zogen sich ab da bis zur Plaza Universidad und zur Plaza Catalunya hoch, wo ein Katz-und-Maus-Spiel losging. Müllcontainer brannten. Es gab weitere Verhaftete. Am nächsten Tag waren jedoch alle Festgenommenen wieder auf freiem Fuß. Der für Sicherheit zuständige Stadtrat und Konzejal für die Ciudad Vella im Rathaus, Albert Patier, erklärte am nächsten Tag, man habe das Gebäude wieder in städtischen Besitz überführt. Er betonte, dass es keine Räumung von Personen war, sondern eine Wiederinbesitznahme mit dem Ziel, die Antigua Massana wieder für akademische, kulturelle und städtische Zwecke zu nutzen. Das Gebäude sei ein Schlüsselobjekt für das Projekt, das Stadtviertel urbanistisch zu verbessern. Frau Ariadna Garcia, die ist Sprecherin der Antigua Massana und Mitglied des Sindicato de Vivienda Social de Catalunya, widersprach dem Stadtrat. Es habe keinen richterlichen Räumungsbeschluss gegeben. Garcia beschuldigte Bürgermeister Colboni und alle anderen Parteien, die Arbeiterklasse ersticken zu wollen, um den Spekulanten Profite zu sichern. Das geräumte Gebäude war ein Zufluchtsort für sogenannte vulnerable Personen gewesen, Obdachlose, Drogenabhängige sowie soziale Aktivisten. Barcelona, Wohnhölle, dritter Teil. Barcelona ist die Stadt in Spanien mit den höchsten Zimmermieten. Dies vermeldet die Organisation Idealista am Montag, nachdem die Daten des letzten Trimesters 2024 ausgewertet wurden. Aus der vergleichenden Analyse geht hervor, dass der Durchschnittsmietpreis in Barcelona für ein Zimmer bei 620 Euro monatlich liegt. Das sei 210 Euro teurer als der spanische Durchschnitt von 410 Euro monatlich. Allein im letzten Quartal des Jahres 2024 seien die Zimmerpreise um 17% gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum angestiegen. Am billigsten sind laut dieser Studie die Zimmerpreise in Lleida, 300 Euro monatlich im Durchschnitt. Sprachenpolitik in Katalonien. Probleme gibt es bei den Katalanischsprachkursen, wie das Departament de Política Lingüística mitteilt. Für das erste Trimester des Jahres von Januar bis März gab es 33.549 Plätze in den Sprachschulen. Die Nachfrage war jedoch so groß oder das Angebot so klein, wie man es sehen will, dass 5.337 Personen keinen Platz im Unterricht bekommen haben und auf eine Warteliste kamen. Die Rede ist hier von den Kursen für Erwachsene des Consorci de Normalización Lingüística, CNL. Kritik kommt hier sowohl von Einzelpersonen als auch von sozialen Organisationen, die seit Jahren die mangelnde Flexibilität und die starren Unterrichtszeiten der Kurse beklagen. Für Erwachsene mit Familie, Jobs und wenig Freizeit seien viele Angebote zu unflexibel. Hinzu kommt die Tatsache, dass viele mögliche Kursteilnehmer Migranten sind und zusätzliche Probleme haben. In Katalonien leben 8 Millionen Menschen, von denen 28% ausländischer Herkunft sind. Die Gesundheit der katalanischen Sprache befindet sich sowieso in einer Krise. Die Herausforderung, die katalanische Sprache zu erhalten, liegt hier klar auf der Hand. Die Kulturorganisation Omnium gibt an, dass 2,3 Millionen Menschen Katalanisch lernen oder ihre Katalanischkenntnisse verbessern wollen. Doch diese Menschen könnten dies kaum tun, weil die zuständigen Behörden nicht genügend adäquate Mittel zur Verfügung stellen. Auge um Auge. Die Jugendorganisation der katalanischen Linkspartei CUP bekennt sich zu einem Anschlag auf einen Infostand der nationalistischen Rechtskatalanisten Alianza Catalana am Samstag, dem 26. Januar im Viertel Les Corts. Die Anführerin der CUP-Aktivisten erscheint mit Foto in der Zeitung El Periódico. Es ist Frau Adriana Llena, frühere Sprecherin und Kandidatin der CUP bei den Municipalwahlen. Sie soll die Aktion geleitet haben. You are listening to Niemanns Land, a radio show in German, but not only in German, in English, in Spanish, in Catalan. Barcelona 91.4 FM. Contrabanda. Thema Zivilcourage. Die katalanische Schauspielerin Emma Vilassarau Gewinnerin des begehrten katalanischen Filmpreises Gaudí als beste Hauptdarstellerin im Film Casa en Flames, Haus in Flammen, hat bei ihrer Preisverleihungsrede mit klaren Worten Kritik am frauenfeindlichen Richter Carretero geäußert. Der Richter hatte die Woche zuvor mit unfassbar obszönen Worten ein Opfer von sexueller Aggression vor laufenden Kameras verhört und den Eindruck vermitteln wollen, das Opfer sei schuld. Angeklagt in diesem Prozess ist der Ex-Politiker der Linkspartei Más Madrid Errejón, das Opfer die Schauspielerin Elisa Molía. Frau Villarasau sagte: Eine Botschaft an den Herrn Richter Carretero. In meinem Beruf wird man für eine miserable schauspielerische Leistung kritisiert. Und wenn man kritisiert wird, hält man den Mund und hört zu. Das nennt man Redefreiheit. Wohnhölle, Wohnraumkrise in Barcelona, vierter Teil. Katalonien braucht 20.000 Sozialwohnungen jährlich, doch nur 1.200 werden gebaut. Wirtschaftsexperten führen diese Fehlleistung im öffentlichen sozialen Wohnungsbau auf mangelnde Finanzierung zurück. Der im Haushalt für Sozialwohnungen vorgesehene Posten ist seit 2017 so gut wie nicht gewachsen. Die Bauaktivität stagniert seit Jahren. Das heißt, während die städtische Bauverordnung vorsieht, für jeden Quadratmeter Neubau 30% für Sozialwohnungen zu bebauen, hat der Bausektor mit geringerer Bauaktivität reagiert. Das Rathaus unter Jean-Marc Colboni hat nun angekündigt, die 30%-Klausel zu modifizieren, um dem privaten Bausektor wieder Anreize zu bieten. Colboni verkündete dies vergangene Woche auf einer Tagung des Unternehmerverbandes Círculo Equestre de Barcelona. Barcelona, Fun City für die internationale Casino-Mafia. Das katalanische Regionalparlament hat vergangene Woche, am 30. Januar, den Erlass zurückgenommen, der dem internationalen Finanzfonds Hard Rock im Falle eines Casinobaus eine Gewinnsteuerermäßigung versprach, die enorm war. Statt den 55 üblichen Prozent nur 10% Steuer auf Glücksspiel. Es ist davon auszugehen, dass die Investoren unter diesen Bedingungen von ihrem Plan absehen werden, ein Riesencasino zu bauen und auf bessere Zeiten warten, um das Projekt unter anderem Namen wieder neu anzuleiern. Die Parteien, die die Steuergeschenke für die Casino-Mafia befürworten, Junts, PP und Vox, wurden von ERC, Comuns, CUP und der PSC überstimmt. Keine Steuergeschenke für die Spielcasino-Investoren. Les yeux sont faits. Und die letzte Meldung behandelt ebenfalls die Wohnhölle Barcelona. Es geht um eine Hausräumung, die verhindert wurde. Verhindert in der Gentrification City. Am vergangenen Freitag, dem 31. Januar, wurde durch einen Massenprotest die Räumung des emblematischen Wohnhauses Casa Orsola verhindert. Die für 10.30 Uhr vorgesehene Räumung fand nicht statt, weil ca. 1500 Leute sich vor dem Gebäude zu einer eindrucksvollen Protestkundgebung und Solidaritätsbekundung mit den Bewohnern des Hauses Orsola versammelt hatten. Ein Investitionsfonds hatte 2020 das Gebäude gekauft und will alle Bewohner dort rausschmeißen, um die Wohnungen in Tourismuswohnungen umzuwandeln und an Touristen zu vermieten. Das Haus Casa Orsola ist mittlerweile zum Symbol für den Widerstand der Bevölkerung gegen Gentrifizierung und Vertreibung durch internationale Spekulationsfonds geworden. Etliche prominente Menschen wie die Journalistin Monica Terribas oder der Journalist Jordi Evole waren unter den Protestierenden. Das juristische Räumungskomitee musste unverrichteter Dinge abziehen. Als nächsten Räumungstermin ist der 18. Februar vorgesehen. Wir werden da sein. Die Mietervereinigung Sindicat de Llogateres warf in einer Presseerklärung den Behörden und verantwortlichen Politikern im Rathaus und Generalitat vor, sich um das Problem nicht zu kümmern. Es geht um die Vertreibung der Bewohner dieser Stadt. Hatte das Problem bisher eher die unteren Schichten betroffen, so geht es jetzt an die Häuser der Mittelschicht und Besserverdienenden, wie der Fall Casa Orsola zeigt. traf ihn an einem Tresen, in der Kneipe um die Ecke. Und wir kamen so ins Reden. Ich schnorrte mir eine Zigarette und irgendwie blieb ich dann hängen. Ich war fasziniert wie ein Voyeur und Fred erzählt in voller Länge, was ihn so zerstört. Ja, die Geschichte war sehr traurig. Sie spielten dieses Lied, Freds Geschichte wie sein Soundtrack. Ich wollte weiter, doch ich blieb. Kino im Niemandsland. Im Texas Kino in der Calle Bailén oben gab es am Samstag den Film Marco zu sehen, der sich als filmischer Versuch einer Vergangenheitsbewältigung auf den ersten Blick gut in das große Thema der heutigen Sendung, auch Auschwitz 80. Jahrestag der Befreiung, einfügen könnte, der jedoch auf traurige Art und groteske Weise einen Schatten auf das historische Gedächtnis werfen muss. Die Rede ist von jenem unglückseligen Herrn Enric Marco, einem 2022 verstorbenen 100-Jährigen, der sich jahrzehntelang als Überlebender der Nazi-KZs ausgegeben hatte und aktives Mitglied und Präsident einer Überlebendenorganisation war, dem in Barcelona ansässigen Amical de Mauthausen. Ein Hochstapler, ein Impostor, wie es auf Spanisch heißt. Der Schriftsteller Javier Cercas hat die Geschichte des Betrügers Enric Marco in dem 2014 erschienenen Roman El Impostor auf fiktive Weise nacherzählt. Im Laufe der Schilderung wird deutlich, dass der groteske Geltungsdrang des Lügners Marco auf eine gutgläubige, schafsköpfige Gesellschaft trifft, die in ihrem maßlosen Bedürfnis nach Selbstbetrug und ihrem Konformismus ein williges Opfer des Betrügers werden konnte. Der Roman von Javier Cercas ist eine Art Mischgenre, bestehend aus Chronik, Essay, literarischer Erzählung, Biografie, Autobiografie und historischem Faktenbuch. Enrique, estuviste en Flossenburg? Sí. vez con eso, por favor, se ha dicho mil veces. ¿Puedes aportar pruebas, pruebas reales de que estuviste en Flossenburg? El meu nom és Enric Marco Batlli, però quan vaig entrar al camp de concentració de Flossenburg no vaig ser mai més l'Enric. A partir d'aquell moment vaig ser el número 6.448. Als seine Genossen aus dem Holocaust-Verein Amical de Mauthausen, Enric Marco, dann zur Rede stellen, als die ersten Zweifel aufkommen, ob er nun wirklich im KZ Flossenburg war, da beginnt die Phase des Herausredens, des Ausweichens und natürlich auch des Fälschens von Beweisen für den Aufenthalt im KZ Flossenburg. Doch kommen wir zum Film. Der spanische Spielfilm Marco, auch Marco, die erfundene Wahrheit, ist die 2024 verfilmte Biografie eines Dramas, in dem das Leben des Hochstaplers Enric Marco dargestellt wird. Die Regisseure sind Jon Garanyo und Aitor Arregui, die zusammen mit Jorge Gil Munariz und José María Guenaga das Drehbuch verfasst haben. In der Hauptrolle glänzt wie stets ein glaubwürdiger, überzeugender, einfach gigantischer Schauspieler, Eduard Fernández. A primera hora de esta mañana llegaba al Congreso de los Diputados la delegación de la deportación española durante la Segunda Guerra Mundial. El desconocimiento de unas palabras en alemán podían costarte la vida. El único que lo tenía claro. Pech hat Enric Marcos, als ein Historiker plötzlich in sein Leben tritt, der wirklich nachgeforscht hat und der Wahrheit auf die Spur gekommen ist. Ab da beginnt ein Versteckmanöver, das in der Kinoversion wirklich groteske Züge annimmt. Leído que estuvo en Flossenburg, ¿no? Sí, sí. Muy pocos españoles deportados a Flossenburg. Es que soy historiador, estoy especializado en deportación. Der Film ist 101 Minute lang. Die Sprachen sind Katalanisch und Spanisch. Die Produktionsfirma ist Atresmedia Cine. Die Produktion hat 4 Millionen Euro gekostet. Für alle, die bisher noch nichts vom Hochstapler Marco gehört oder gelesen haben, hier ein paar Worte zum Inhalt. Der Film schildert, wie gesagt, die Geschichte des Enric Marco, eines Mannes, dem es gelang, über viele Jahre die Öffentlichkeit und seine eigene Familie mit einer verachtenswerten Lüge in die Irre zu führen und zu täuschen. Er behauptete, Überlebender der Nazi-Konzentrationslager gewesen zu sein. Dabei spielte er die Rolle des ehemaligen KZ-Gefangenen derart überzeugend und präsentierte sich in politischen Kreisen derart charismatisch, dass er überall verehrt und hofiert wurde. Er wurde zum Präsidenten des spanischen Vereins der Holocaust-Opfer gewählt und wurde die herausragende Figur in den Kreisen der Gesellschaft, in denen man das Angedenken an die Leiden, aber auch den Widerstand und die Überlebenskraft der Opfer des Faschismus hochhielt. Das ging so lange gut, bis eines Tages ein Historiker, Herr Benito Bermejo, entdeckte, dass die ganze Geschichte des Marco vollkommen falsch und gelogen war. Der Schaden, den der Betrüger Marco angerichtet hat, ist schwer zu ermessen. Das war natürlich Wasser auf die Mühlen aller Holocaust-Leugner und Negationisten. ¿Y estás seguro de que realmente ocurrió como lo has contado? Claro. Pero, ¿quién dio esto por bueno? He encontrado información delicada sobre usted. Sé que está mintiendo. ¿Qué es? Na, propaganda. Ich erinnere mich noch an eine Sendung Ende der 1990er Jahre bei Contrabanda FM, als wir den Babylonia Express machten. Da war eine Abordnung des Amical de Mauthausen bei uns zu einem Interview in der Themensendung Auschwitz eingeladen. Marco war unter ihnen. Auch wir fielen natürlich auf dessen Lügen herein. Gab es doch keinerlei Anlass, ihm und seinen Begleitern nicht zu glauben. Wie gesagt, der Mann war überzeugend. Jedenfalls, den Film muss man sich anschauen. Er bekam übrigens gestern Abend den Goya für den besten Schauspieler, den besten männlichen Hauptdarsteller. Die Goya-Preise sind die Preise der Spanischen Filmakademie, vergleichbar natürlich mit den Oscars. Und auch als bester Film wurde Marco zusammen mit dem Film La Infiltrada, die Eingeschleuste, den wir hier auch schon im Niemandsland vor etlichen Wochen besprochen haben, mit dem ersten Preis ausgezeichnet. Also, anschauen, hervorragender Geschichtsunterricht. Enrique Marco. Primero fueron los anarquistas, luego el sindicato, luego los deportados. ¿Cuál es tu lucha ahora, Enrique? Nueva oportunidad, Enrique. ¿Estuviste en Flossenburg? ¡Qué chicos! Und das war's für heute im Niemandsland. Ich bedanke mich fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Machen Sie es gut. Bis in 2 Wochen, sagt Ihr Detlef Jeskatz. Adeo, tschüss, bye bye. Agur.